wo ich gehalten bin. Die weichen, weißen Wolken gehen drüber hin. Vier Zäune um mich her, vier Tore in den Tod. Die weichen, weißen Wolken glühen im Abendrot. Weißen Wolken.